Hallo, hier ist der Wim Wenders und mein Klassiker, das ist I Stole Weeks von Van Morrison. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop. Das ist eine Platte, die habe ich so oft gehört, dass auf der Schallplatte selbst damals am Schluss einfach nichts mehr übrig war. Ich habe die so oft die Nadel drüber gekratzt, dass dann nur noch Rauschen übrig war. And I'll stand beside you. Astral Weeks von Van Morrison kann man jedes Stück spielen. Hat in iMusic jedes Stück 5 Sterne. Das ist die absolute Wahnsinnsplatte für mich damals gewesen. Auch heute noch. Ich wünsche der Van Morrison wäre heute noch so gut drauf. Oh, oh, oh. Sweet. Van Morrison habe ich so geschätzt, weil der war in seiner Zeit mit der Band Them in England schon mein großer Held. Die fand ich besser als die Rolling Stones, die fand ich besser als die Pretty Things oder die Beatles. Für mich war das die große elektrische Rock'n'Roll-Band im England der mittleren 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre, mittleren 60er Jahre. Them, das war die größte Band. Und dann ist der Mann nach Amerika gegangen. Das war der erste von all den Musikern, die ich kannte, die nach Amerika gegangen sind. Und hat da das größte Album, finde ich, aller Zeiten aufgenommen. Well, I'm caught one more time up on Cypress Avenue. I'm caught one more time up on Cypress Avenue. Astral Weeks erzählt auch viel von einem jungen Iren, der nach Amerika kommt und was er da erlebt. Das ist ein epochales Album. Da ist jeder Song gut drauf. Das habe ich in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, das war also 67, 68, jeden Tag gehört. Bis da nichts mehr drauf war auf der LP. Die habe ich auch ein paar Mal nachgekauft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon verschenkt habe. Muss einfach jeder Mensch auf diesem Planeten kennen, finde ich.